Dann langsam, langsam, wir können anfangen und wir vielleicht heute kommen wir mehr zur praktischen Seite, damit wir selbst experimentieren. Und übermorgen übrigens, ich habe einen Vortrag auf Englisch, für die Madrid-Universität. Das Thema wahrscheinlich wird sehr interessant, wie sich diese Praxis von Achtsamkeit und die Bedeutung von Achtsamkeit entwickelt in der Geschichte von buddhistischer Praxis und Philosophie. Wenn jemand daran interessiert ist, der Professor Augustin, er hat gesagt, er hat dir den Link geschickt oder sowas. Hast du das bekommen? Ja, genau. Ich habe es auch gerade in den Chat geschrieben und auch heute nochmal in der E-Mail an alle verschickt. Also das ist eben am Samstag der Vortrag von 15 Uhr bis 18 Uhr. Und am Sonntag gibt es ja auch nochmal einen Vortrag um 14:30 Uhr. Da schicke ich auch gleich noch den Das Link. ist für die indonesische Gruppe und das ist auf Englisch über ein Buch, das ich ins Tschechisch übersetzt habe. Und ja, das ist auch sozusagen verbunden mit der Praxis von nicht-dualistischen Samadhi, nicht-dualistischen Samadhi. Und naja, das ist auch sehr wichtig, um die Lehre, was Dolpo Tulku lehrt, ein bisschen besser zu verstehen, glaube ich. Nun, heute, wir reden dann über die Methode und wir anwenden als Methode. Ja, lieber höre ich noch auf. Vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die dazu kommen. Ich sollte eigentlich ein paar Freunde anrufen, die Deutsch verstehen, aber lassen wir das. Ist das Bild klar? Alles okay? Ja, alles wunderbar. Okay. Dann langsam, langsam. Wir jetzt nur eine Minute übrig und dann fangen wir an. Genau. Um 6 und geht es bis 7:30, ja? Ja, genau. 6 bis 7:30. Na, und wie immer, ich rede eine Stunde oder eine Stunde bis und 15 Minuten oder so und lassen wir ein bisschen Zeit für die Fragen. Oder was meinst du, ist es besser mit den Fragen zu anfangen und dann die, wenn es Fragen gibt über das, was wir gelernt haben, vielleicht können wir damit am Anfang, aber heute mache ich erst den Vortrag, weil wir fangen an mit einem neuen Thema. Und im Rahmen von dem neuen Thema, wir können ein bisschen auch wiederholen, was wir gelernt haben, wie man eigentlich in Samadhi eingeht, was sind die wichtigsten Prinzipien von Shamatha, wie Shamatha sich von Vipassana unterscheidet und wie man sie allmählich zusammenbringt. Wir haben auch gelernt, dass in der nicht-dualistischen Tradition eigentlich Shamatha ist, die Befreiung, in dem in Shamatha der Geist sich nicht bewegt, und das ist nach der nicht-dualistischen Lehre eigentlich die Natur des Geistes, wahren Geistes. Man unterscheidet zwischen dem wahren Geist, der, obwohl die Objekte sich ändern, er ändert sich nicht. Das ist die Natur des Geistes, das ist die Buddha-Natur auch in Zen. Das ist auch ein sehr wichtiges Prinzip in tantrischer Lehre. Und wenn der Geist sich bewegt, dann ist es eigentlich Vipassana. Und ja, Recording hat angefangen. Dann die Befreiung ist dann die Einheit von Shamatha und Vipassana. Das ist dieselbe Prinzip, die wir in allen buddhistischen Traditionen kennen. Damit man dann wahre Objekt, wenn man überhaupt von einem Objekt sprechen kann, erleben kann, und das wahre Objekt ist dann Nirvana. Und Nirvana ist nicht in diesem Sinne ein wahres Objekt, weil man kann es nicht als Objekt fassen. Objekt ist, ich habe früher erklärt, in Sanskrit ist Objekt heißt Alambana, und Objekt ist etwas, worauf man den Geist hangen kann. Und Nirvana ist Nirvana, indem man den Geist nicht drauf hangen kann. In dem Sinne ist es Objekt, aber kein wahres Objekt in dem normalen Sinne, wie wir Objekt verstehen. Wenn ein Objekt gibt, dann gibt es auch natürlich Wahrnehmung, gibt es Unterscheidung. Aber das alles natürlich in Nirvana wird anderes. Das heißt nicht, dass es keine Wahrnehmung gibt oder keine Empfindung gibt oder keine Unterscheidung gibt, aber es ist nicht Wahrnehmung, es ist nicht Unterscheidung, es ist nicht Empfindung, wie wir es normalerweise verstehen, weil wir haben Wahrnehmung, Unterscheidung auf Grundlage von Empfindung, indem der Geist fasst das Objekt. Aber Nirvana ist eben das, was man nicht im Geiste wirklich fassen kann, als etwas, was man zugreifen kann. Und sehr wichtig zu verstehen, das ist auch in der Theravada-Lehre, man kann nur Durchbruch in der Meditation machen, wenn Shamatha und Vipassana erscheinen zusammen, nicht getrennt. Aber nach der Lehre von Theravada, nach der Lehre von Nikayas und von Agamas auch in Sanskrit, die den Weg zu Arahat-Befreiung erklären. Sehr wichtig zu verstehen, dieses Objekt, das wahre Objekt, das sozusagen die unsere Welt und die Leiden und unsere Ich transzendiert, ist, dieses Objekt ist natürlich vollkommen ichlos. Dieses Objekt entsteht im Geiste durch Vipassana. Das ist die Lehre das wir im Theravada finden. Ich wurde auch so trainiert. Man meditiert über die Vergänglichkeit von allen Phänomenen, von fünf Aggregaten, von den sechs Grundlagen von Wahrnehmung und Objekten von Wahrnehmung, über 18 Elemente, und so weiter. So lange, bis dieser Prozess von Vergänglichkeit wird unertragbar. Und dann der Geist wendet sich zu dem Objekt, wo Shamatha und Vipassana sich zusammenbindet. Und dann gibt es sogenannte Stromeintritt. Vielleicht haben Sie davon gehört. In der Theravada-Lehre, ich wurde so trainiert, dann nach dem Stromeintritt, dann man ist sozusagen programmiert für die Befreiung. Die Befreiung ist dann Nirvana, egal in welcher buddhistischen Tradition. Befreiung ist Nirvana. Jetzt kommen die Schriften von transzendentaler Weisheit. Das ist unheimlich umfangreiche Literatur in Sanskrit, dann übersetzt in Chinesisch, in Tibetanisch. Und das ist die Grundlage von sozusagen nicht-dualistische Meditation. Nicht-dualistische Meditation und Theorie von dieser Meditation wurde systematisiert, philosophisch systematisiert von Nagarjuna, vielleicht haben Sie schon gehört. Der ist sozusagen der erste Systematisator von nicht-dualistischer Einstellung zur Meditation. Auf diese Einstellung ist dann basiert die alle Schulen der Mahayana Buddhismus, egal ob es in China ist oder in Tibet, die sozusagen auf Pragyaparamita, auf transzendentale Weisheit basiert sind. Transzendentale Weisheit ist die Grundlage für nicht-dualistische Praxis. Wir müssen darüber immer klar sein. Ohne transzendentale Weisheit gibt es sozusagen keine Nirvana. Und die Nirvana, die man durch transzendentale Weisheit und durch die Vollkommenheiten erreicht, heißt nicht kleine Nirvana, die in den Pragyaparamita-Schriften, in Sanskrit-Schriften, diese Nirvana von Arahat heißt kleine Nirvana, weil es individuell ist. Es basiert auf individuelle Realisierung. Dann die nicht-dualistische Meditation, die basiert ist auf transzendentale Weisheit, ist dann basiert auf nicht-dualistische Einstellung, ermöglicht durch transzendentale Weisheit. Und so durch diese Einstellung erreicht man dann nicht kleine Nirvana, sondern große Nirvana mit allen Wesen. Ich glaube, Sie haben auch mit Dolpo Tulku vielleicht gelernt oder rezitiert die Herz-Sutra, sehr populär in China. Ende von Herz-Sutra ist Pragyaparamita-Mantra, die sagt: Gate, Gate, Para, Gate, Para, Samgate, Bodhi, Swaha. Das bedeutet eigentlich, diese Grammatik ist schwer. Ich war ein Sanskrit-Lehrer, kann ich erklären, aber es ist sehr schwer zu erklären. Das ist Lokativ von Passiv und Gam, gehen. So in dem, sozusagen, in dem Tat von hingegangen sein. Was ist Pragya-Paramita? Was ist Mantra vom Pragya-Paramita? Das ist Zustand von Buddha. Buddha ist in dem Zustand von gegangen sein. Wie wunderbar. Wir sind hier, aber wir sind im Zustand von gegangen sein. Gate, gate, wir sind im Zustand von gegangen sein. Warum? Das ist sehr wichtig zu verstehen, weil die Natur des Geistes ist so, dass es nicht kommt und nicht geht. Die Phänomene kommen und gehen und der Geist, das die Phänomene unterscheidet, die kommen und gehen und der Geist kommt und geht. Aber die Natur des Geistes kommt nicht und geht nicht. Und diese Natur des Geistes dann heißt Soheit. Und Buddha, der Buddha ist einer, der heißt Tathagata. Tathata ist Soheit. Tathagata ist einer, der kommt. Tathagata, der kommt in Soheit. Und Tathagata, der ist gegangen in Soheit. Und das ist die Natur des Geistes, wenn wir wollen, nicht dualistische Meditation verstehen und die tantrische Lehre, buddhistische Lehre in Tibet ist vollkommen basiert darauf, dann man eigentlich meditiert über diese Natur des Geistes, obwohl alles kommt und geht. Diese Natur des Geistes kann sich, die ist nicht entstanden. Es kann, was nicht entstanden ist, kann nicht vergehen. Und diese Natur des Geistes dann in diese nicht-dualistische Lehre, ob wir davon bewusst sind oder nicht bewusst sind, das ist die Natur von allen Wesen. Aber wegen unserer Nichtwissen, wir sind nicht vertraut mit unserer wahren Natur, mit unserem wahren Geist. Und so identifizieren wir uns mit Dukkha. Und dadurch erleben wir, was wir alles kennen. Ich brauche das nicht zu erklären. Verschiedene Sorgen, verschiedene Depressionen, verschiedene Ängste. Das alles in der buddhistischen Lehre ist bedingt durch unsere Begierde, aber in dieser nicht-dualistischen Lehre, besonders, ist bedingt durch Nichtwissen von unserer wahren Natur. Dann eigentlich alle Methoden von nicht-dualistischer Meditation haben als Aufgabe, uns zu unserer wahren Natur zu führen. Das ist genauso wahr für die chinesische nicht-dualistische Tradition und auch für tibetanische dualistische Tradition, was hier die Philosophie anbetrifft von transzendentale Weisheit. Es gibt keinen Unterschied. Nur die tibetanische Lehre bezeichnet sich durch Erweiterung von Mitteln, die uns dazu führen, diese Natur zu realisieren, zu verwirklichen. Dann nur die Mittel sind anderes. Die Philosophie ist genau dasselbe. Das ist sehr wichtig zu verstehen. So, es ist sehr vorteilhaft, so wie der Dolpo Tulku, er hat 12 Jahre gelernt über Dialektik und über alle verschiedene Weisen, um diese transzendentale Weisheit zu verstehen und zu realisieren. Und dann eigentlich die nicht-dualistische Meditation ist die Meditation über diese transzendentale Weisheit, über unsere wahre Natur. Und wenn wir lernen, Buddhismus, so wie ich es gelernt habe, in der Theravada-Tradition und so, wie man fängt an mit den Elementen von buddhistischer Lehre, die man auch in Meditation verwirklichen muss. Und die sind alle basiert an richtiger Unterscheidung. Was sind die 5 Aggregate? Was sind die 12 Sphären vor Wahrnehmung, die 18 Elemente von Wahrnehmung, was ist bedingte Entstehung, was sind die 12 Gliedern von bedingten Entstehung. Und das lernt man dann praktisch in Tibet. Ich habe auch einen Kurs jetzt. Verfolge ich über Vajra Tantra, Sakya-Tradition in Tibet. Genau, sie müssen lernen, das theoretisch, aber nicht unbedingt müssen sie das mit eigenem Körper und eigenem Geist alles erleben. Sie dann kommen zu Praxis eigentlich durch Glaube. Shraddha. Vielleicht haben Sie ein bisschen tibetanisch Buddhismus gelehrt. Wenn man Theravada lernt, dann man fängt an die Meditation über Unreinheit des Körpers. Ich habe das auch gemacht. Man betrachtet die Körperteile, alles. Der Körper sieht sehr, sehr schön aus. Aber wenn man das in Teil nach dem Teil betrachtet, dann findet man nichts von der Schönheit. Fleisch und Knochen und Darm und so weiter und so weiter und Blut. Wenn man das alles betrachtet, wird man nicht an Körper anhaften wollen, wenn man das richtig geübt hat. So fängt man an in Theravada. Wenn man die Ordinierung in Theravada macht, dann muss man rezitieren, als wenn man die Nekama. Das heißt, wenn man wird ein Samanero, ein Schüler sein, dann muss man rezitieren diese 32 oder in chinesischer Tradition 36 Teile des Körpers, dass man damit vertraut ist und dass es alles unrein ist und Objekt von soll nicht Objekt von Begierde sein. Und so fängt man an, sich zu trainieren. Wenn Sie tibetanischen Buddhismus gelernt haben. Man fängt an mit 100.000 große Verbeugungen. Ich habe das nicht gemacht, aber viele von den Kollegen machen das. Ich weiß nicht, ob Dorpo Tulku das gelehrt hat. Also, man fängt an, die Glaube an diese Natur, dass wir nicht sehen, zu glauben. Und das ist für uns nicht leicht zu glauben an etwas, was wir nicht sehen. Deswegen, wir verbeugen uns und dann machen wir Praxis von Vajrasattva, damit wir uns reinigen, und machen wir Mandala, damit wir wissen, dass der Geist existiert nicht getrennt. Und so weiter und so weiter. Man entwickelt sich dann, indem es schwer zu glauben ist. Man vertraut sich an Guru und man auch sozusagen dann bekommt diese Mittel, um das zu realisieren, indem man sich schon als Bodhisattva visualisiert und den Lehrer als Buddha. Vielleicht haben Sie das durchgemacht schon. Ja, ich muss Handy ausschalten, sonst jemand ruft und ja. So, Shraddha. Das heißt, Glaube eigentlich heißt, wird erklärt in Abhidharma als Okapana oder Avakalpana. Das heißt, dass man Ava ist nieder und Kalpana heißt Fabrizi. Man macht sich nieder über das Objekt, das man glaubt. Und hier in Theravada glaubt man an diese Wahrheit von man selbst nicht existiert, aber die Aggregate existieren und die Elemente von Wahrnehmung existieren und so weiter. Und bedingte Entstehung existiert. So fängt man zu lernen. Das sind die Objekte der Weisheit. In Theravada, wenn Sie meditieren, erste Sache, dass Sie lernen in Vipassana, sind diese Objekte der Weisheit. Sonst hat man keinen Zugang zu Vipassana. Diese Sachen muss man selbst erleben und dann wird es klar. In nicht-dualistischer Meditation, in Zen, auch in tantrischen Schulen und so weiter. Man lernt es theoretisch, aber muss man nicht unbedingt das erleben, alles. Aber man muss unbedingt die Theorie von den Objekten der Weisheit, von Objekten der richtigen Unterscheidung. Diese richtige Unterscheidung existiert genauso in tibetanischer Buddhismus, in chinesischer Buddhismus, kein Problem. Aber das ist alles sozusagen Produkt von Illusion des Geistes. Wenn der Geist sich bewegt in der nicht-dualistischen Meditation, dieser Geist, der sich bewegt, ist von Anfang an. Man meditiert darüber als illusorischer Geist. Wunderbare Sache. Das ist sozusagen wie Schatten auf dem Spiegel des Geistes. Man betrachtet diese Schatten auf dem Spiegel des Geistes und das ist Vipassana. Diese Schatten immer bewegt sich, aber diese Bewegung ist sozusagen etwas, was Produkt der Illusion, welche Illusion, dass der wahre Geist sich bewegt. Wenn wir wollen, uns wünschen, diese Techniken von nicht-dualistischer Meditation zu verstehen, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das irgendwie in Geiste sich damit beschäftigen und versuchen, es zu verstehen. Der wahre Geist ist nicht entstanden, der wahre Geist kann nicht vergehen. Und alle Mittel der Meditation sind, wenn es nicht dualistische Meditation ist, sind dafür, damit wir diesen wahren Geist unmittelbar realisieren. Dieser wahre Geist heißt auch in Zen-Buddha-Natur oder Matrix von Tathagata, sozusagen Matrix von Buddha. Von diesem Matrix sind dann alle Phänomene entstanden in der Lehre, die mit Buddha-Natur verbunden ist, mit Matrix von Tathagata verbunden ist. Und die meisten Schulen von nicht-dualistischer Buddhismus sind damit verbunden. Auch in China Zen. Zen ist basiert auf Buddha-Natur. Und auch Huayan-Schule und Tiantai-Schule, wenn sie sich mit chinesischem Buddhismus und auch die alle Schulen, eigentlich wichtigen Schulen von tibetanischen Buddhismus, besonders die Gelugpa-Schule betont, dann wie man muss, dass man diese Buddha-Natur leicht auch missverstehen kann, dann immer muss es sehr, sehr klar verbunden sein mit Madhyamika, mit der Lehre von Nagarjuna. Das ist dann tibetanischer Buddhismus. Sie verbunden immer diese Lehre von Tathagatagarbha mit Lehre von Nagarjuna. Besonders mit Prasangika-Lehre, wie es erklärt ist durch Chandrakirti, Shantideva. Alle, die lernen tibetanischen Buddhismus, dann lernen Chandrakirti, Shantideva. Und das ist dann Standard für Verständnis von Buddhismus in tibetanische Tradition, in chinesische Tradition, diese verschiedene Richtungen in Madhyamika und diese Unterscheidung von Madhyamika und Chittamatrata ist nicht betont. Die Chinesen sind nicht so philosophisch, die wollen einfach praktisch realisieren und die meisten philosophischen Schulen, die populärsten philosophischen, also Schulen von tibetanischem Buddhismus, beschäftigen sich nicht viel mit diesen Unterscheidungen von Chittamatrata und Madhyamika und so weiter. Die verstehen das alles zusammen, auch nicht-dualistische Meditation, nicht-dualistische Philosophie. So, wir kommen dann, das sind die Grundlagen für unser Verständnis von nicht-dualistischer Meditation. Und wir kommen zur Meditation selbst. Wir haben mehr über Theorie gesprochen und dann jetzt lernen wir ein Thema der Meditation, das in der Tradition der Buddha selbst erwählt hat, als er unter dem Baum der Erleuchtung gesessen hat, in Bodh Gaya, vielleicht haben Sie besucht. Und er hat, wie hat er geschafft, was er geschafft hat, durch die Meditation an Atmen. Ne? Diese Meditation an Atmen, dann hat viele, viele verschiedene Interpretationen. Es hat auch traditionelle Interpretationen, wie sie finden in Theravada, wie sie finden auch in Abhidharma Kosha. Abhidharma Kosha in Tibet, alle Schüler, Dolpo Tulku hat bestimmt auch gelernt. Lernen Abhidharma Kosha als Grundlage für Verständnis der buddhistischen Philosophie und Praxis. In Abhidharma Kosha diese Meditation über Unschönheit der Formen des Körpers, das heißt Ashubha, und Meditation über Atmen, das heißt Anapana. Anapanasmriti, sehr wichtig. Anapanasmriti heißt Achtsamkeit über Einatmen und Ausatmen. Diese zwei Meditationen nach der Lehre von Abhidharma Kosha sind die zwei Toren zu Todlosigkeit, das der Buddha selbst geübt hat. Damit er schafft, was er geschafft hat. Aber natürlich, das kann man auf verschiedenen Weisen interpretieren und es wird auch auf verschiedenen Weisen interpretiert. Unschönheit des Körpers heißt einfach Verständnis von Loslassen. Körper ist die Grundlage, so sagt der Asanga. Körper ist die Grundlage für unsere Verständnis von Ich, von Selbst. Wenn wir keinen Körper haben, dann werden wir nicht den Eindruck haben, dass wir ein Selbst haben. Dann Körper ist die Grundlage für ein Selbst. Dann jetzt das, was Selbst oder Ich genießt und genießen möchte und deswegen haftet an am stärksten, sind die Empfindungen. Wir haften an den Körper wegen Empfindungen. Sehr wichtig zu verstehen. Deswegen in der buddhistischen Lehre, der wichtigste Teil der Meditation ist Verständnis und nicht anhaften an Empfindungen. Das, so der buddhistische Lehre nach, das, was unsere Körper und Geist zusammenbindet, das sind auf der geistlichen Seite sind Empfindungen und auf der körperlichen Seite, das ist dann Atmen. Deswegen Meditation über Atmen und über Empfindungen sind die zwei wichtigsten Meditationen, damit man sich als Yogi verwirklicht. Verwirklichung von Yoga, genauso in der Hindu-Lehre, auch im Buddhismus, auch in Jaina-Lehre, in der indischen Tradition von Yoga, ist die Verfeinerung. Meditation über Verfeinerung von Atmen und Empfindungen. Atmen ist auch eine Empfindung und diese Empfindung sich in dem Prozess von Meditation, diese Empfindung sich verfeinert. Bis Atmen, wenn Sie Shamatha richtig geübt haben, so in der Theravada-Tradition, wenn Sie über Atmen meditieren, auch in der chinesischen Tradition. Wenn Sie vierte Dhyana erreicht haben, dann Atmen wird zu geistigem Bild. Man spürt nicht mehr deutlich, wenn man ein Buddha wird, dann überhaupt nicht. Wenn Sie gute Yogis sind, dann spürt man kaum Atmen. Aber Atmen wird zu geistigem Bild, bei dem der Geist bleiben kann und bewegt sich nicht mehr. So wird gelernt, so die Meditation, wichtigste Meditation eigentlich ist die Meditation über Verfeinerung von Empfindungen und Verfeinerung von Atmen. In der tibetanischen Tradition benutzt man verschiedene Hilfsmittel dafür, dass man die Empfindungen und dadurch auch die Atmen, weil genauso wie Atmen auch Empfindungen, die immer begleiten uns. Dann wir haben sozusagen das Objekt der Meditation immer vor uns. Wir können nicht Empfindungen und Atmen so also in normalen Zustand verlassen. Das ist unmöglich. So die Fort, damit man Durchbruch in der Meditation schafft, egal wie man meditiert, ob dualistisch oder nicht dualistisch. Voraussetzung ist, dass wir verfeinern die Empfindung und gleichzeitig auch wird sich Atmen verfeinern. Wenn Empfindung sich verfeinert, Atmen wird sich auch verfeinern. So, Yoga ist dann Wissenschaft, so wird gelernt nicht nur in buddhistische Yoga, auch in Hindu-Yoga, ist Wissenschaft immer Verfeinerung von Empfindungen. Nur wenn die Empfindungen fein sind, wir können dann diese Objekt sozusagen, das, wie man es interpretiert, ist andere Sache, aber Objekt der Befreiung kann man nur unmittelbar realisieren, wenn man die Empfindungen verfeinert. Sehr wichtig. Und der traditionelle Mittel dafür, das sehr wichtig ist in der buddhistischen Tradition, indem es auch der Mittel ist, der Tradition nach, dass der Buddha unter dem Baum von Bodhi angewendet hat, ist dann Atmen. der buddhistischen Tradition nach. Buddha hat 6 Jahre lang Askesis geübt. Das ist dann die Meditation über Unschönheit, oder Unschönheit des Körpers, oder Meditation über, wie man nicht an Körper haftet. Körper, haben wir gelernt, ist die Grundlage für Eindruck von einem wahren Ich. Das, was ich dann genießt, sind die Empfindungen, und die Essenz von Ich ist dann Geist, der Geist. Der Geist ist Essenz von Ich. Ohne Geist gibt es überhaupt keinen Eindruck von einem Ich, kann es nicht geben. Aber dieser Eindruck ist vermittelt durch Körper und Gefühle. Und dann durch Geist, dann wir verstehen, was Kusala ist, was zu Befreiung von Leiden führt, und das, was Akusala ist, was hindert uns, diese Befreiung zu verwirklichen. Das ist ähnlich auch in Yoga, auch im Buddhismus. Nur die Kategorien sind anderes. So, deswegen, ich werde versuchen, diese Meditation, dass Sie ein bisschen theoretisch gelernt haben, auf Grundlage von Meditation über Atmen zu erklären. Ja? Alle sind damit einverstanden, und alle wollen das lernen, und diese Meditation ist sehr nützlich, indem wir immer mit dem Objekt verbunden sind. Auch nach der buddhistischen Lehre, wenn wir reden, das soll auch mit Meditation über Atmen verbunden sein. Wir reden, indem wir atmen. In der buddhistischen Lehre, wenn wir den Körper bewegen, wenn wir Geste machen, das ist auch wegen Wind. Und Element von Wind ist Atmen. Atmen ist Element von Wind. Und dieser Wind ist besonderer Wind. Es ist nicht so wie Wind draußen, das jetzt ich gerade nicht beobachte. Es ist sehr ruhig hier. Aber wenn sich die Blätter bewegen, dann es ist anderer Wind, als wenn wir atmen. Weil dieser Wind, dass wir atmen, einatmen, ausatmen, es ist unmittelbar mit dem Geist verbunden. Wenn wir keinen Geist haben, wir können nicht atmen. Wenn wir nicht Geist anwenden, wir können nicht atmen. Und Atmen, wir haben gelernt, genauso wie Empfindungen, verbinden Körper und Geist. Deswegen haben sie entscheidende Rolle zu spielen in unserer Erkenntnis von wahren Natur. Unsere wahre Natur ist natürlich Erkenntnis von wahre Natur des Körpers und wahre Natur des Geistes. Wir haben nichts anderes. Das ist unser Labor für Buddhismus, unser Labor für Yoga, unser Labor für das tägliche Leben genauso. Außer diesem Labor, wir haben nichts. indem so die buddhistische Lehre, indem wir immer uns täuschen über die wahre Natur des Körpers und des Geistes. Wir sind an Dukkha, mit Dukkha verbunden. Nicht diese körperliche Dukkha, wir können nicht vermeiden, nicht mal der Buddha, historische Buddha konnte Dukkha-Schmerzen vermeiden, wenn wir geboren sind. Ob wir Bodhisattva sind oder Buddhas sind oder normale Wesen sind, wir werden bestimmt alt werden, Krankheiten erleben, so wie ich jetzt gerade Erkältung und so weiter. Und wir werden schwächer und hässlicher und am Ende sterben wir. Das kann niemand ver meiden. Aber was Aufgabe von Yoga ist und von Buddhismus, ist, diese mentale Leiden zu vermeiden. Mentale Leiden ist nicht nötig. Und in der Mahayana Lehre, es ist nicht nötig, wenn wir unsere wahre Natur erkennen. Dann, wir brauchen nicht unbedingt uns mit, immer mit Vergänglichkeit zu quälen, bis wir völlig aufgeben auf den Körper und den Geist, das mit dem Körper verbunden ist. Wir meditieren über die Natur des Geistes. Und die Natur des Geistes, die Verwirklichung der Natur des Geistes, das ist auch eigentlich Ziel der nicht-dualistischen Meditation über Atmen, sehr wichtig zu verstehen. So. Wie wir diese Atmen oder Wind, Element von Wind, diese Element von Wind hat verschiedene Namen, Windelement, einatmen, ausatmen, hauchen, und so weiter. Aber alle diese Namen stehen für Windelement. Und durch Windelement, alles, was sich bewegt in der buddhistischen Lehre, bewegt sich durch Windelement. Körper bewegt sich durch Windelement. Sprache bewegt sich durch Windelement. Geist auch bewegt sich durch Windelement. Wenn der Windelement nicht da ist, der Geist kann sich nicht bewegen. Aber dieses Windelement, das bewegt den Geist, ist sehr, sehr, sehr fein. Diese feinere Form von Atmen, feinere Form von Windelement heißt Prana oder Qi. Wie Sie vielleicht wissen, diese Meditation über Qi und Verständnis von Qi, von Prana, ist ein sehr wichtiger Teil von nicht-dualistischer Meditation. So, dieser Wind hat grobe Form, dass wir alle spüren, und hat auch sehr feine Form. Und in diese feine Form, diese feine Wind bewegt sogar den Geist. Nach der Yoga-Lehre, der Geist ist wie ein Reiter und Und diese Prana ist wie ein Pferd. So, Sie wollen lernen mit Dolpo Tulku ein bisschen Dzogchen und wollen Sie lernen auch verschiedene Techniken. Das ist auch mit Prana eigentlich, mit Meditation über Atmen verbunden. Der Jirka hat mir gesagt, ihr habt ein bisschen auch gelernt über diese Sachen. Ich weiß nicht, was Sie gelernt haben. Ich habe auch mit Dolpo Tulku einen Kurs mit seinem Lehrer, Penno Rinpoche, über Zalong. Vielleicht der Dolpo Tulpo hat auch ein bisschen Zalong erwähnt. Er hat das lange geübt und lehrt es in verschiedenen Teilen der Welt. Diese Techniken sind auch eigentlich Techniken von Pranayama. Von Meisterschaft, von Atmen. In feinere Form. Also diese Tatsache von Einatmen und Ausatmen, die Tatsache, dass wir Wind benutzen, damit wir den Körper, die Sprache und Geist bewegen, ist eigentlich mit allem, was wir machen, verbunden. Genauso wie die Empfindungen. Deswegen diese Meditation über Atmen und Empfindungen hat zentrale Rolle, obwohl es auf andere Weise gelehrt wird, in feineren Formen, groberen Formen. Wie Sie wissen, jetzt besonders in der Welt, ich habe teilweise, lebe ich in Indien. In Indien ist sehr popular der Goenka, der hat sozusagen Buddhismus in Indien für viele Leute eingeführt und erklärt, durch diese Meditation über Empfindungen. Und er auch eigentlich benutzt erst Meditation über Atmen. Durch Meditation über Atmen, dann er kommt zu Meditation über Empfindungen und Geist. Ja? Die Empfindungen, so die buddhistische Lehre, kontrollieren den weltlichen Geist. Nach der buddhistischen Lehre, so erklärt in Agamas, in Nikayas, in Pali und auch in Sanskrit, der unterscheidende Geist, wir unterscheiden in der Welt auf Grundlage von Empfindungen. Was wir wollen, was wir nicht wollen, was wir schön finden, was wir hässlich finden, was wir sozusagen, wir sind, unser Geist, weltlicher Geist, ist vollkommen dominiert durch Empfindungen. Aber leider die meisten von uns sind nicht davon bewusst. Wir reagieren sozusagen automatisch auf die Empfindungen. Und wir reagieren auf die Empfindungen je, so die buddhistische Lehre, je nach unsere Karma, individuelle Karma, kollektive Karma. Durch individuelle und kollektive Karma, wir dann reagieren an die Empfindungen, dass wir empfinden. durch Wahrnehmungen, das wir machen. Ohne Wahrnehmungen, wir können nicht leben. Und wenn wir Wahrnehmung haben, wir haben Empfindung. Und wenn wir Empfindung haben, dann wir unterscheiden. Wenn wir nicht empfinden und wahrnehmen, wir können nicht unterscheiden. So ist unser weltlicher Geist gemacht. Nicht nur unsere, von allen Wesen. Und indem wir anderes reagieren, wir haben sozusagen andere Struktur von Reaktion auf Empfindungen. Und an diese Struktur sind wir gebunden. Aber jetzt, wir wollen das bewusst erleben. Wenn wir das bewusst erleben, dann sind wir achtsam. Und Achtsamkeit ist, so auch in Abhidharma Kosha erklärt, ist basiert in Weisheit. Wenn wir achtsam sind, wir haben Zugang zu Weisheit. Welche Weisheit? Unterscheidende Weisheit, das auf richtigen Ansicht basiert ist, aber in der nicht-dualistischen Lehre auf nicht-dualistische Weisheit. Das heißt dann Pragya, transzendentale Weisheit oder große Weisheit. Das ist große Weisheit, dass es sozusagen nicht auf individuellem Verständnis basiert ist. Das ist die Tatsache. Das ist Weisheit über die Soheit. So auch die positiven Sachen, die wir erleben, passieren uns in Soheit. Auch die angenehmen Sachen, die wir erleben, passieren uns in Soheit. Aber wir sind nicht davon bewusst, indem wir nicht verstehen unsere wahre Natur. Nicht nur die positiven Sachen, die wir erleben, sind Soheit. Auch die negativen Sachen, die wir erleben, sind Soheit. Das ist Achtsamkeit im Sinne von transzendentaler Weisheit. Eine wunderbare Sache. Müssen wir selbst erleben. Das heißt nicht, dass diese Achtsamkeit, das auf richtigen Unterscheidung basiert ist, ist nicht wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig. Aber es ist nur ein Teil der Weisheit. Der wahre Weisheit ist ohne Unterscheidung, weil die gehört etwas in uns, allen Wesen, was nicht geboren ist, was nicht sterben kann und was dann allmählich in der buddhistischen Tradition auch heißt, wahre Selbst. Selbst in Sanskrit heißt Atman und dann diese wahre Selbst heißt Paramatman, der Supreme Atman, der höchste Atman, das niemanden gehört. Und diese Meditation an Atmen, auch erst soll uns führen zu richtigen Verständnis von den wahren Elementen von unserer Wahrnehmung und Unterscheidung. Und dann allmählich in dieser Tradition auch zu wahren Verständnis von Natur des Geistes. Dann wir lernen, heute zu viele Informationen können führen zu mentale Durchfall oder Verstopfung. Dann wir machen jetzt im Rahmen von Einführung zu Meditation über Atmen. Meditation über Atmen heißt Anapanasmriti. Anapana heißt einatmen und ausatmen. Und Smriti heißt wir haben keine bessere Übersetzung als Achtsamkeit. Es ist sehr schwer zu übersetzen, indem ich ein Student von Sanskrit ist. Smriti heißt eigentlich Erinnerung. Wörtlich, wenn Sie ein Wörterbuch nachschlagen, Smriti oder Sati auf Pali, heißt Erinnerung. Das ist nicht falsch, es ist Erinnerung. Aber diese Erinnerung existiert jetzt und in jedem Moment. So, das schärft unsere Erinnerung von Vergangenheit und bringt uns zu Gegenwart, indem wir jeden Moment von unserer Körperwahrnehmung, das dann zu Empfindungen führt, durch Empfindungen, Geist, und durch Geist dann die Objekte, die wir unterscheiden. Das erleben wir jetzt achtsam. In der nicht-dualistischen Lehre, dann was heißt es? Alles, was wir erleben natürlich durch Geist. Alle Meditationen, wahre Meditationen eigentlich sollen uns führen zu Verständnis von dem Geist, weil durch Geist wir verstehen alles. Ohne Geist wir verstehen gar nichts. Und dann diese Meditation über Atmen, dann führt zur Meditation eigentlich über Geist. Und die Meditation über Geist dann soll in der nicht-dualistischen Lehre führen dazu, dass wir alle Objekte erfahren, als sozusagen Objekte des Geistes. Die sind in Formen von Manifestation des Geistes oder von der Geist muss entstehen, damit es manifestiert Formen. Aber wenn keine Form da ist, dass man greift, der Geist sozusagen verschwindet nicht. Es war immer ein großes Problem. Buddhismus ist die Lehre von Vergänglichkeit. ohne Verständnis von Vergänglichkeit kein Verständnis von Leiden, ohne Verständnis von Leiden keine Befreiung. Das ist Yoga, das ist Buddhismus. Das ist gleich. Und durch dann Verständnis des Geistes, wir verstehen alle Objekte. Indem alle Objekte nur durch Geist erscheinen. Wenn wir keinen Geist haben, keine Objekte können erscheinen. Aber in der nicht-dualistischen Lehre, der Unterschied ist, dass wir meditieren über diese Objekte, die erscheinen, als Objekte, die zwar erscheinen, aber nicht wahr erscheinen. Erscheinen und nicht wahr erscheinen macht großen Unterschied. Und nicht wahr erscheinen, wer realisiert, dass sie nicht wahr erscheinen, egal wie man meditiert, die sogenannte transzendentale Weisheit, große Weisheit. Und diese Weisheit ist sozusagen Voraussetzung, dass wir uns verstehen, dass wir die Welt verstehen. Als Einheit. Wenn wir nicht diese transzendentale Weisheit haben, wir kennen nicht und haben keinen Zugang zu verstehen uns selbst und die Welt als eine Einheit. Eine Einheit aber hier weiß nicht, als wie erklärt in der Philosophie Nagarjuna als etwas, als was verschiedene von Vielheit. Das ist eine Einheit in dem Sinne, dass es transzendiert Einheit, Vielheit, kommen, gehen, entstehen, vergehen. Die Annihilierung oder die Ewigkeit. Der Nagarjuna im Anfang von seinem Werk erklärt, ich verbeuge mich vor dem Größten, der Lehrer, der erklärt die bedingte Entstehung, das ist die Welt, als das, was nicht ewig ist. Nicht Objekt von Annihilation ist oder wie man sagt, das Gegenteil von ewig, das nicht entstanden ist und das nicht vergeht, das nicht Einheit ist, das nicht Verschiedenheit ist, das nicht kommt und das nicht geht, in Herzsutra auch. Was nicht rein ist und was nicht unrein ist, was sozusagen transzendiert alle Differenzen. Indem es transzendiert alle Differenzen, es transzendiert alle Namen und alle Vorstellungen, die wir uns davon machen können. Und es ist so eine wunderbare Sache. Es ist da und es muss immer da sein, weil Nirvana in allen buddhistischen Traditionen ist etwas, was nicht erzeugt werden kann. Es ist nicht geschafft. Es ist nicht zusammengestellt. Trotzdem, wenn es nicht da ist, nichts macht Sinn, weil ohne das, ohne diese Soheit, wir können nicht Kontinuität erklären, wir können nichts erklären. Na, jetzt, wir werden dann lernen, allmählich ein bisschen durch Meditation über Atmen, erst diese Atmen zu sich auf Atmen konzentrieren, je nach den Stufen von Shamatha-Meditation, die wir erklärt haben. Die Stufen in Praxis sind dann Ganana. Ganana heißt, dass wir rechnen, Anugamana, verfolgen, atmen und stabilisieren uns auf Atmen als Objekt. Nur wenn wir uns stabilisieren als Atmen, als Objekt, wir können dann Vipassana üben, das heißt, wir betrachten die Vergänglichkeit und durch Vergänglichkeit wir verstehen, wir kehren uns zurück zu Reinheit. Und Reinheit ist verbunden mit dem, was wirklich nicht wirklich entsteht und nicht wirklich vergeht. Und das ist Atmen. Wir erst meditieren über Atmen als an das, was entsteht, aber nicht wirklich entsteht, indem wir es nicht greifen können. Wir können nicht atmen, greifen, weil es Wind ist. Auch wenn wir sozusagen nicht atmen, wir werden darüber lernen, wir immer atmen, weil unser Körper sich immer bewegt. Blut zirkuliert und wir leben, indem wir uns bewegen. Wenn wir uns nicht bewegen, wir leben nicht. Wenn wir atmen anhalten, wir sozusagen atmen, wir brauchen wir immer einatmen und ausatmen. Jede Zelle von unserem Körper atmet ein und atmet aus. Aber feinere Atmen. Durch diese feinere Atmen auch Blut zirkuliert im Körper, und wir können denken und wir können uns bewegen und wir können reden. So wichtig ist Verständnis von Atmen und so eng ist dann Atmen auch mit allem, was wir erleben, verbunden. So, nächstes Mal, wir fangen mit Meditation über Atmen. In chinesischer Tradition, diese Meditation über Atmen heißt sechs wunderbare Methoden. Liu Miao Men. Sechs wunderbare Methoden, weil jede von diesen Methoden nach einem nicht-dualistischen Verständnis kann zur Befreiung führen. Aber Voraussetzung dafür ist, dass wir diese verschiedenen Teilen von dieser Methode von Achtsamkeit über Einatmen und Ausatmen selbst erleben. Und dann, wir können das alles als Einheit zusammenfassen. Und jeden Augenblick, dann wir können über Atmen auch an Geist meditieren. Und an wahre Natur des Geistes. Dann jetzt, die Zeit ist vorbei. Ich habe Vorspeise gegeben. Und nächstes Mal kommt Hauptgericht. Hauptgericht ist diese sechs Methoden sind. Erst die Suppe, wie es erklärt wird in Theravada-Tradition, in dualistische Verständnis. Und dann die Hauptgericht, wie es erklärt wird in nicht-dualistische Tradition, wie man das zusammenbringt in Meditation von einem Geist. Also die sechs Stufen sind einfach zählen, Ganana, verfolgen, Anugamana, etablieren, Geist drauf, Stapana. Wenn der Geist drauf etabliert ist, dann wir können es betrachten als etwas, was wir nicht fassen können, was wir nicht anhalten können, obwohl es da ist. Und das heißt Betrachtung. Wir betrachten das als Vergänglichkeit selbst. Atmen ist eigentlich Vergänglichkeit selbst, sehr wichtiger Teil von Verständnis von Vergänglichkeit. Wenn wir weg von dieser Welt gehen, dann geht auch Atmen aus dem Körper. Ob man es als Seele nimmt oder als Prana nimmt, nimmt. Und dann nach Betrachtung kommt Rückkehr und nach Rückkehr dann Reinheit. Das sind die sechs Stufen von Meditation über Atmen in chinesischer Tradition. Und wir werden darüber langsam, langsam reden. Und versuchen es besser zu verstehen. Erst theoretisch und dann hoffentlich auch praktisch. Okay, dann heute noch 10 Minuten übrig. Gibt es irgendwelche Fragen, dass wir besprechen können? Oder lassen wir Fragen für nächstes Mal? Was ist der Vorschlag? Keine Fragen jetzt. Keine Fragen, dann wir machen langsam. Ah, jetzt gibt es eine Hand und die gehört zu Michael. Bitte, bitte. Hallo Bante, vielen Dank. Bei dem Vortrag kam eine Erinnerung auf an das an die Geschichte von dem Plattform-Sutra, wo Huineng zwei Mönche sieht, die sich über die Fahne unterhalten, die sich Ja, bewegt. sehr berühmte Geschichte. Und der eine meint, dass der Wind sich bewegt, andere, dass die Fahne sich bewegt. Und der Huineng sagt, dass ihre Freunde, ihr Geist sich bewegt. Ja. Und das ist genau nicht dualistische Be Meditation. Ja. Das ist sehr wichtig für Verständnis von Zen natürlich. Und Zen, wie wir wissen, ist auch sehr eng mit tibetanischer Tradition von Meditation verbunden. Obwohl Zen ist sehr, sehr tief von Taoismus beeinflusst. Dann tibetanische Tradition hat wieder andere Einflüsse von Ben und so weiter. Nichts entsteht von nichts, alles entsteht mit Beziehung auf die anderen Sachen. Dann die Chinesen konnten sehr effektiv diese nicht-dualistische Lehre absorbieren, weil es sehr, sehr Ähnliches schon gibt im Taoismus. Und für uns eigentlich, es gibt auch sehr viel Ähnliches in die Lehre von unseren Mystikern, Meister Eckhart und Silesius und so weiter. So, wir haben auch gute Grundlage, um das zu verstehen. Na gut, dann dann heute Parlamentssitzung geht zu Ende offiziell und wir übergeben Verdienst an alle Wesen. Und wann sehen wir uns wieder? Diese Wochenende muss ich lehren. Dann Wochenende ist dann am 28. Wie wäre es? Nicht diesen Sonntag, dann nächsten Sonntag, am 28. Ja? Ja, der geht wunderbar. Ja? Und die Zeit, wir machen Später so wie Nachmittag, heute. Abend. Ja, Abend. 17 So wie heute um 18 Uhr, ja? Uhr. Auch noch. Ja. Alle sind da oder gibt es irgendwelche Hindernisse? Okay. Na gut, dann Übergabe von Verdienst. Ich rezitiere auf Deutsch dann. Möge Verdienst von heutiger Praxis sich an alle Wesen verbreiten, damit wir alle den Zustand von Buddha erreichen. Omitogo. Okay, dann noch schönen Abend und bis nächste Woche. Dankeschön, schönen Abend. Vielen Danke. herzlichen Dank. Schönen Abend, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.